wenn die Bomben fallen. Warum heißt das Flamme mehr? Keiner wird gelebt raus. Ich bin schon mit diesem Schwarz. Keiner wird gelebt raus. Ein Gott bleibt da und da da. Keiner wird gelebt raus. Himmel war zum Nassen klar. Keiner wird gelebt raus. Hey, hey. Hey, du bringst uns alle um. Jetzt kommt heute rein.